Thalia-Theater. Thalia. Thalia. Du kriegst es nicht mehr hin. Nur alle, dass sie alle wiedersehen hier. Sein Wiedersehensparty. Ja, ja. Jetzt hat er ja fast die Abschlussrunde. Die Abschlussrunde, was? Abschlussrunde. Die Abschlussrunde. Abschlussrunde. Wo kriegt man sein Fett weg? Von der, vom Opa oder vom Onkel? Kriegt man hier sein Fett weg? Das ist ja super. Man erbt es. Die machen was? Die wollen alle das Sternentor heute noch. Deswegen so toll. Was wollen die? Ja, das Sternentor. Sterntor. Ich nehme Sterntaler. Jetzt hinsetzen da. Wer sie doch im Bodensee untergegangen. Untergehen im Bodensee. Und dann nichts mehr. Und dann absolut weg. Das ist absolut, absolut. Alles klar. Dann verstand ich dir einfach mal teilweise in Amme. Du kannst auch als Amme untergehen. Amme. So, jetzt geht's los. Grüß Götter nochmal. Göttinnen auch. Danke. Okay, jetzt habe ich politisch nicht korrekt wieder. Ich sie nur eine angesprochen. Ja, ich verstehe nicht, dass in Bayern nicht Revolution ist von den Frauen, weil man immer sagt, grüß Gott, aber wo bleiben die Frauen hier? Ja, genau. Ja? Wo bleiben die? Immer wieder. Das ist ein Apple. Scheiße. Apple-Scheiße. Das erinnert einen immer wieder ans Paradies, wo man reingefallen ist. Na gut, so, geht's weiter. Vorletzte Runde. Bang. Ja, es ist eine gefährliche Haltung hier. Ja. Mir geht's besser. Hast du gesagt, du machst weiter? Hab ich doch gesagt. Ich bin ruhig. Es ist noch nicht jeder Talkabend heute. Ich werde nachher berichten. Morgen, übermorgen. Nee, es wird ein Sabbatjahr sein. Ich konvertiere. Vom Licht ins Dunkel. Das ist gefährlich, wenn es wirklich mir nach hier nach gut geht, nach 2 Monaten schlecht gehen, dann habe ich ein Problem. Ich habe ja so viele Doktoren gehabt hier. Da habe ich auch gehört, manche haben 10 oder 7 oder da bin ich ja noch ein Frischling. So, jetzt aber noch was, nicht um mich, es geht doch nicht um mich hier. Oder doch? My well-being. Ja, Fragen zum... Von der ersten Sitzung noch Fragen, ja. War alles geklärt? Jetzt kommen neue Fragen. Gut, ja, noch was anderes, was du zu... Meine Tochter ist mir beleidigt. Deine Tochter hat dich beleidigt? Nee, ist mir beleidigt. Die ist beleidigt. Ich habe am Montag fast 2 Stunden im Outlet im Brennerhaus gehalten und gestern bei dir 6 Stunden. Die hat dich beleidigt? Nein, meine Tochter ist mir beleidigt, weil es mit dir 6 Stunden aus hat. Mit dir nur 2 Stunden? Mit dir fast 2 Stunden. Kommen. Das finde ich gut. Das lässt hoffen. Bayerische Mädel haben doch was. Irgendwas. Muss man nur finden, ne? So, gut. Fragen. Johannes wieder? Schon wieder. Ja, ich liebe Johannes. Ah, aber nicht du. Thomas, kannst du auch kommen? Thomas ist der Schwede. Nein. Los nicht mit Petrus. Das hat keine Fingerlichter. Der hat keinen Stein bei mir im Brett. Der ist nur der Grundstein der Kirche, das reicht mir schon. Der auch nicht, der war Saulus. Ja, vorher, nach hinten. Ja, das ist ja Schlimme, er hat sich gewandelt, das ist schlimm. Diese Wandelgeister, Wendehälse nannte man sie jetzt. Der Lukas. Der ist noch schlimmer. Die ganzen amerikanischen Prediger da auf den Bühnen, die haben immer Lukas. Der war der Moralischste. Gott, oh Gott. Ich höre öfter mal, wenn ich in Amerika bin, immer diese Prediger auf den Bühnen. Die sind super. Die haben vielleicht eine Power. Und dann schlagen die das Ding da um. Gerade auf Koks, glaube ich. Da, das hat schon was. So, ja. Die hat sich erst gemeldet. Ich muss leider... Das heißt, man soll etwas nicht persönlich nehmen. Wenn gestört wird, ist es nicht persönlich. Ja, weil das ist schwer, das geht nicht. Das wollte ich gerade fragen, geht das überhaupt? Ja, aber nimm es nicht persönlich. Probier doch mal, wenn du stirbst, es nicht persönlich zu nehmen. Und dann sagst du mir hinterher Bescheid, ob es geklappt hat. Das wäre doch mal eine Aufgabe. Wartest jetzt jeden Tag drauf, ob du stirbst? Oder stirbst jetzt schon mal, bevor du stirbst, und ob dann irgendwas übrig bleiben. Das steht doch irgendwo, steht das auch, ne? Lass sterben, was sterben kann, und bleib als das übrig, was immer. Ja, jetzt du. Das ist, glaube ich, das Gleiche. Das war das Gleiche? Ich glaube. Habt ihr euch abgesprochen? Ich habe geträumt mit Jesus am Kreuz und er stöhnt, Vater, warum hast der du stöhnt. Mich verlassen? Steht. Vater, warum hast du mich verlassen? Da steht. Stöhnt. Stöhnt. Stöhnt, das da war schon stöhnt. Warum hast du mich verlassen? Nein, das stimmt doch gar nicht. Er hat gesagt, jetzt hast du Arschloch mich auch noch verlassen. Gott sei Dank. Nein, das ist eine falsche. Ich war dabei. Also er hat gesagt, also erst verlässt ihn der Geist, also der Körper, und dann vergisst ihn der Geist und dann noch der Vater, der ihm auch nicht helfen kann. Und dann ist er von allen guten und bösen Geistern verlassen, also von Ideen. Dann verlässt ihn auch noch die Idee von Vater und der ihm helfen könnte. Das ist eine gute Aussage. Also er ist vollkommen verlassen und zurückgeworfen auf das, was er ist. Und dann kriegt er so auch noch einen Stoß ins Herz. Dann verlässt ihn das Herz auch noch, die letzte Pumpe. Kann er sich auch nichts pumpen, nichts mehr holen. Und dann geht er ins Totenreich. Also da, wo die absolute Abwesenheit ist von Lebendigkeit. Und auch das Totenreich kann ihn nicht töten. Also erst nimmt ihn alles weg. Und sogar der Tod kann ihn nicht gelangen. Und dann ist halt, das ist die Wiedergeburt in dieses ewige Leben, was nie belangt werden kann. Also nicht weder geboren noch getötet werden. Also das ewig Ungeborene, ewige, absolute Sein. Das ist das, jetzt hast du mich Gott sei Dank auch verlassen. Das ist also nicht eine Beschwerde eigentlich. Es verlässt ihn alles und als letztes der Gott, die Hoffnung auf Gott. Und damit wird er 0-0. Alles klar? Okay, haben wir das auch geklärt? Der Jesus am Kreuz. Engelschor. Ja, noch Fragen zum Hängen. Haben die Menschen, die also da bei ihm am Kreuz standen, das so verstanden, wie du das jetzt schilderst? Ja, ich war dabei. Ich meine, manche nicht, die haben das auch wie eben so gehört. Stört Gott? Ja, Gott stört. Auch nee, stöhnt er? Ach so. Ich meine, kommt drauf an, jeder interpretiert es anders. Ja, Gewitter, weißt du, das war. Ja, da war noch Sturm Blitz und Donner so. Da kam das Gewitter schon an und dann murmelt er sich da ein, Gott, du murmelt sich hin. Und ewig grüßt der Jesus, murmelt sich an. Mit so viel Blut im Mund kann man nicht gut reden. Nein, aber so als Hinweis in der Dings ist es ganz gut so, also alles verlässt ihn. Also jedes Konzept von Sein, Nichtsein, Geist, Gott oder irgendwas, von Sohnsein von einem Gott und die Idee von Gott, das alles ist Tabula Rasa, alles wird abgeschafft. Und dann in dem, was man nicht abschaffen kann, was du nicht verlieren kannst, nämlich sein Wesen, das ist dann, was übrig bleibt. Das ist immer das, was dir übrig bleibt. Es bleibt dir halt nichts anderes übrig, als das zu sein. Egal, was man dir nimmt oder gibt, du bist immer das. Hey. Baby. Ist schon da? Ging ja schnell. Vorhin war es doch noch im Bauch. Eine andere Frau. Ach so. Ich dachte, es war ein Wunder jetzt. Wir hätten das Baby. Das bayerische Wunder. Ja, aber könnte man nicht auch sagen, dass in dem Moment, wo Jesus am Kreuz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nein, das hat er ja nicht gesagt. Okay, er hat gesagt, du Arschloch, jetzt hast du mich auch noch verlassen. Nein, Gott sei Dank hast du mich jetzt auch noch verlassen. Gott sei Dank hat Gott mich jetzt verlassen. Okay, aber als in dem Idee. Moment stirbt doch eigentlich die Idee davon, dass Gott nur das Leben ist. Wenn man Nein, es stirbt die Idee, dass es da einen gibt, der dir helfen könnte. Weißt du, da hörst du. Ja, ja, ja. Er hat doch vorher, ein paar Tage vorher gesagt, Gott, lass den Kelch an mir vorüberziehen. Da war er noch hoffen, da war noch Hoffnung da. Ja. Und als letztes ist halt heute diese Hoffnung auf Gott ihn verlassen, weil möglicherweise hat er bis dahin gedacht, es gibt noch ein Wunder und ich muss jetzt nicht bis zum Ende gehen. Aber dann hat auch die Hoffnung ihn noch verlassen. Das war die letzte Hoffnung Gott. Also, dass es da irgendeinen Arsch gibt, der dir helfen kann. Ja, das setzt aber voraus, dass Jesus nicht wusste, was Gott mit ihm vorhat. Und genau, er wusste es auch nicht. Er wusste ja, es auch nicht. Johannes-Evangelium ja, Johannes. Johannes ist großartig. Furchtbar. Ja, sagt er, es ist vollbracht. Ja, was denn? Ja, dass ihm keiner hilft. Also, dass auch Gott in der Scheiße. Ja, das war doch danach. Nachdem, jetzt hat Gott mir und jetzt ist es vollbracht. Fertig. Ja. Ja. Das heißt doch nicht, dass er es vorher wusste. Jetzt bist du, komm aber her. Da hat er einfach nur gesehen, okay. Jetzt ist es vollbracht, scheiße. Okay. Auch keiner da. Aber was ist denn noch mit der Auferstehung? Da ist ja keiner auferstanden, ist ja keiner weggegangen. Aber steht so. Es steht viel Scheiße drin, so wissen wir. Er ist ja nicht gestorben, wie kann er dann wieder auferstehen? Frage ich mich. Wieso ist Jesus nicht gestorben? Der Jesus ist doch nicht gestorben, hat er jemals gelebt? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Kann Bewusstsein sterben? Frage. Der Körper muss gestorben. Der Körper, lebt der Körper oder ist es nur ein Stück Wurst? Frage. Ja, da wurde keiner sterben. Also ist keiner gestorben. Genau. Ist doch keiner wieder auferstanden. Hm? Ja. Also keiner ist gestorben und keiner ist wieder auferstanden. Und wer war es? Keiner. Aber dann wäre die ganze Geschichte mit der Religion eine Quatsch-Comedy eigentlich. Sag ich doch ständig. Das ist Comedy, Comida. Komödienstadel nennt man das. Mehr nicht? Aber das ist doch das Schöne. Keiner braucht es, es ist einfach reine Unterhaltung. Aber nicht für alle. Aber es ist uns doch wurscht. Nicht für alle. Jetzt will er schon wieder die ganze katholische Kirche mit rein ins Boot ziehen. Es ist doch nur Geschäftskirche. Jeder betet, damit er was kriegt und jeder tut nur was Gutes, weil er denkt, er kriegt was Besseres wieder. Es ist doch nur eine Geschäftsverhandlung mit irgendeinem Idioten, wo man denkt, den man gar nicht kennt und nur Angst davor, dass es ihn vielleicht doch gibt. Nur just in case I'm doing something. Just in case there's a God. Im Fall eines Falles, es gibt ihn. Na gut, schauen wir mal. Verhalte ich mich mal ein bisschen anständig. Es gibt ihn ja vielleicht doch. Man ist ja noch im Zweifel. Keiner weiß Bescheid. So, fertig. Was ist eigentlich hier ein Trauerspiel? Das ist lustig. Sobald es dich gibt, ist es ein Trauerspiel. Sobald es dich gibt, ist es ein Trauerspiel, ein Drama. Wenn du bist, was du bist, ist es eine Komödie, das weißt du. Das ist halt dieser. Wenn es dich gibt, ist scheiße. Wenn es dich nicht gibt. Okay. Dann kümmert es aber keinen. Das ist beruhigend. Ja, das ist der wesentliche Punkt. Wenn es dich gibt, kümmert es, gibt es einen Kümmerling. Wenn es dich nicht gibt, gibt es die gleiche Scheiße, aber keinen kümmert es. Das ist doch ein wesentlicher Unterschied. Das nennt man Gemütlichkeit. Die reine Gemütlichkeit. Ja, sind wir fertig mit Gott, mit Jesus an der Stange? Oh. Es gab ja gar nicht dieses Kreuz. Damals hatten sie nur diese Kreuze, weil die hatten gar nicht so hohe Bäume dafür. Die Bäume waren nur 2 Meter hoch, weil es kein Wasser dafür gab da. Die konnten gar nicht so hohe Kreuze bauen, wo sie dann so einen da dran hingen. Haben sie festgestellt. Gerade neueste wissenschaftliche Erkenntnis. Ist ja sowieso egal, wenn es Jesus nicht gab. Ich meine, ich will nur darauf hinweisen. Das Schönste letzte Woche, da gab es einen Bericht aus Amerika, da stand dann drin, krebserregende Stoffe, also deep fried things. Also dann hat aber jeder, ein Magazin hat es übersetzt, hat der Übersetzer geschrieben, deep frozen hat er gelesen, tiefgefrorenes macht Krebs. Das haben dann alle Magazine nachgeschrieben. Das könnte mit der Bibel auch ähnlich so sein. Das ist doch unglaublich. Ja, aber so, das muss man in diesen Berichten, in diesen neuesten wissenschaftlichen Berichten aus Amerika, wer hat es übersetzt und wer hat es überhaupt, was steht drin? Das ist ja geschäftsschädigend, meine Güte. Dave Prost hat schon Anklage erhoben. Der Übersetzer zittert. Ja, aber das ist so ein kleiner Unterschied, Deep Fried oder Deep Frozen. Das ist ja, das ist einfach nur, wenn man keine Zeit hat, übersetzt mal kurz so einen Hate-Bericht da. So, wo waren wir? Beim Hängen. Hatten wir auch gestern schon mal. Wollt ihr das auch? War das so als Weg? Oder hat Jesus euch das abgenommen? Er hat für alle gehangen. Steht da, ne? Ja. Er hat das Kreuz auf sich genommen. Ja. Und warum haben wir immer noch Kreuzschmerzen? Hätte er denen das weggenommen mit seinem Ding, der Heiland? Das wäre mir lieber gewesen als meine Schuld, weil da habe ich kein Problem mit. Ja, da schließen wir uns alle an. Ja, na gut. Was hast du? Ich habe gesagt, ihr könnt nur vom Glück reden, dass ihr da ein Kreuz geschlagen habt. Wenn sie ersoffen hätten, hätten sie wahrscheinlich alle Aquarium im Zimmer hängen. Gut. Hast du noch was mit Jesus heute Nacht? Mit jemandem reellerem? Reeller. Reeller. Na gut. Weiter geht's. Ja. Und wenn man in der Hoffnungslosigkeit hängt? Da hängt keiner drin. Da gibt es dich nicht. Da kann keiner existieren in der Hoffnungslosigkeit. Es gibt nur einen, sobald Hoffnung ist, gibt es einen Hoffer. Aber ohne irgendeine Art von Hoffnung oder Nicht-Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit gibt es dich als relatives Wesen nicht. Das ist die Selbstlosigkeit, die Hoffnungslosigkeit. Da gibt es keinen, der sich damit definieren kann. Da ist keine Möglichkeit eines Haltes. Und ohne Halt, in dieser Haltlosigkeit kannst du nicht existieren als relatives Wesen. Also hoffnungslos, das lässt dich noch beißen. Aber Hoffnungslosigkeit ist... Darum ist die Selbstlosigkeit halt auch ein Synonym für ein Selbst, was gar kein Selbst kennt oder nicht kennt. Es ist Selbst, aber es hat keine Idee von Selbst. Das ist die Losigkeit, die Absolutheit. Also es ist eigentlich eine absolute Hoffnung, die die Natur von Hoffnung ist, aber keine Hoffnung kennt. Für wen? Wo keiner ist, kann es für keinen unangenehm sein. Es radiert dich radikal aus. Also kein relatives Wesen kann jemals in der Absolutheit von Hoffnungslosigkeit existieren. Es ist die absolute Abwesenheit von einem, der hofft oder nicht hofft. Das ist die Hoffnungslosigkeit. Oder Wissenslosigkeit ist die Abwesenheit von einer Idee von Wissen oder Nichtwissen, oder Wissen haben oder nicht haben. Das ist die Natur von Wissen und die Qualität von Wissen. Und Losigkeit ist wirklich ein Synonym für Absolutheit. Weil Losigkeit bedeutet Freiheit, nämlich Freiheit von etwas Zweitem. Und damit kennt das Erste sich auch nicht. Weil es gibt nur etwas Erstes, wenn etwas Zweites da ist. Aber ohne Zweites gibt es auch nichts Erstes. Nein, das Unangenehme ist, dass es möglicherweise dich darauf richtest, aber du schon die Angst hast, dass du darin nicht sein kannst und natürlich dann ein Überlebenskampf stattfindet. Weil du hast schon intuitiv die Intuition, da kann ich nicht sein, also mache ich doch lieber was anderes. Aber irgendwas zieht dich doch an, weil das ist eine totale Attraktion für das, was du bist. Also halb zog es dich, aber als wär's dich, irgendwas wehrt sich auch noch. Weil da ist noch so ein kleiner Angsthase, der wirklich weiß, es gibt dich da nicht, du hast da nichts von. Also bleibe ich doch lieber hier und habe noch ein bisschen Hoffnung. Oder auch keine Hoffnung ist auch gut. Aber bloß nicht das. Und das ist diese kleine Idee, die natürlich mit, die ist so stark. Ja. Es ist immer extrem schlimm, wenn der Körper sich oder das Ich sich auflöst oder so, dann ist sofort da. Ja, aber es ist doch, jede Nacht gehst du in die Hoffnungslosigkeit oder Seinslosigkeit, im Tiefschlaf. Ganz normal und du hast keine Angst. Warum hast du Angst davor? Jede Nacht, weil du weißt, morgens wachst du wieder auf, aber möglicherweise hast du Angst, die Hoffnungslosigkeit, da kommt keiner wieder raus. Aber es ist schon immer wieder rausgekommen. Das Bewusstsein hat sich immer wieder da vorne. Guckst dir an, obwohl Jesus da wiedergeboren, das ewige Leben, guck dir diese 7,5 Milliarden Hoffnungsträger an. Oder seien immer noch versucht, was bei rauszukriegen. Das hört doch nicht auf. Also mach dir keinen Kopf drum. Hört doch nichts auf, es geht immer weiter. Kein Entkommen. Und es wird immer sich realisieren in dieser ganzen Dummheit von relativen Wesenshaftigkeiten. Und das macht doch nichts. Sich als relatives Wesen zu erfahren, macht dich doch nicht relativ. Passiert doch nichts. Du hast doch nichts zu verlieren hier. Du hast ja auch nie was verloren. Was willst du hier finden? Die Rollator ist da. Keiner trägt mehr was. Das ist schon die Übung für später. Wir kommen immer mehr. Ganze Kompanien rollen dahin. Boah. Wie verabredet. Nein, die meisten haben wirklich Angst davor, zu sein, was sie sind, weil sie denken, da hört was auf. Hört nichts auf. Ich sitze eigentlich nur zu zeigen, guck, ich bin genau der gleiche Arsch wie vorher. Ich muss hier sitzen, muss dummes Zeug erzählen und keiner braucht's. Keiner will es eigentlich wissen, aber jeder denkt, er wäre hier, weil er es will. Cool, Baby. Keine Brust in der Nähe? Das ist Unterstellung. Nee, ich bin eigentlich hier wie Weihnachten. Für mich einmal Weihnachten, ich weihe euch ein, fürchtet euch nicht. Ja, ist so. Weil das ist die Dummheit, dass du dich vor dir selbst fürchtest. Du fürchtest dich davor, dass du was verlieren könntest. Wenn du bist, was du bist. Du kannst genauso dumm weiterbleiben wie vorher. Genau die gleiche Scheiße bauen wie immer. Und du wirst du eh bauen. Ja? Du kannst es hinter erleuchtete Scheiße nennen, aber also bleib die Scheiße. Wo leuchten wir denn? Oder weniger stinkende Scheiße, aber es ist immer noch verdeckte Scheiße. Gut. Ja, noch Fragen? Vielleicht das Baby hat eine Frage. Der einzige unter drei wahrscheinlich. Ja, was? Der einzige hier im Raum, der unter 3 Jahre alt ist. Ja. Das würde ich bezweifeln. Ja. Da müsstet ihr Ungeborenen euch doch wehren jetzt. Ja. Kein Widerspruch. Da kann sich die Mutter noch entfalten. Die Mutter kann sich entfalten. Wenn man schwanger ist, entfaltet sich was? Nein, nee. Wenn man 3 Jahre alt ist, das einfach das Ich dann haben wir davor geredet, dass die Mutter schuld ist und die Kerle dann vielleicht gut ist. Habe ich nichts von erzählt. Jetzt legt man mir wieder was Mutterschuld in den Mund. So schlimm bin ich auch nicht. Viel schlimmer. Naja, egal. Gut. Es gibt hier 2 im Raum, die sich selbst verloren haben, oder? Oder noch nicht gefunden haben. Was? Ja, deswegen sind sie unter 3. Aber schreit trotzdem. Wonach schreit's denn jetzt? Ist da irgendwas Unzufriedenes vielleicht? Aber es hat ja keine Vorstellung. Aber hast du eine Vorstellung? Ja, ich frag dich. Hast du eine Vorstellung? Oder bist du eine Vorstellung, die denkt, sie hat eine Vorstellung? Ja, was jetzt? Was stellt sich dich vor? Und was stellt sich das Vorstellen vor und das Vorgestellte? Stell dir mal vor. Kannst du dir das vorstellen? Ja, da steht aber nichts vor. Wie steht das wo? Wo steht nichts vor? Da steht nichts vor. Wo steht nichts vor? Ja, weiß ich nicht, warum erzählst du den Scheiß dann? Da steht nichts vor. Blabberst du jetzt nur oder was machst du? Wasserfall am Laufen? Oder wie? Frag mal den Wasserfall, warum er fällt. Interessiert es den Wasserfall? Guck mal, diese Leichen, die immer sich vergleichen mit kleinen Leichen, große Leichen. Die Leiche ist jetzt noch nicht eine Leiche, weil die weiß nicht, dass eine Leiche ist. Aber ich bin Leiche, weil ich weiß, ich bin Leiche, weil ich bin tot. Leiche, Leiche, Leiche. Leichenvergleiche. Darum heißt es Vergleiche, Leiche. Ich und du, Müllers Kuh, Baby ist draußen du. Das kommt von diesen scheiß Bibel. Werdet wie die Kinder und sowas. Ja, aber. Ich zweifle dran, ich glaube doch. Auch das warst du. Mein Brutus. Brutalus. Ja, man hat diese ganzen Phrasen und Tralala und irgendwas gelesen und dann kommt das rein und Babys sind unschuldig und das ganze Zeug und man guckt ein Baby an und man verliebt sich in sich selbst, weil die Unschuld, da ist etwas, was gar nicht weiß, dass es Baby ist und ich bin so verliebt in mich selbst, was gar nicht weiß, dass es ist. Och, ich Armer, ich weiß, was ich bin. Schon wieder ein Selbstmitleidsgrund. Beim Baby geht's besser. Das hat immer eine Brust. Ich muss dafür einen ausgeben. Ja, das ist echt nicht. Es ist echt lustig. Ich wollte schon nicht lustig sein. Tja. Traumbabys, Traumleichen. Traumatisch. Ja, aber als Baby fängt man schon zum Saugen an. Im Englischen ist es gut. The sucker, also the seeker, wakes up very early. Also man versucht immer Befriedigung. Der Körper ist ständig am Versuch, also der oben der Körper, der Geist versucht sich zu befriedigen. Der Körper immer im Frieden zu sein. Die Tendenz zum Frieden ist präsent. Auch im Baby schon, da braucht man gar nicht drauf zu warten. Wenn irgendwas wehtut, dann schreit es. Wenn irgendwas ist und saugen, kommt von automatisch. Ganz Ding. Und das ist genauso wie ein Denker, der denkt automatisch dann. Wie denke ich richtig, damit ich nicht mehr denken muss? Ein Meditierender, der meditiert, damit er nicht mehr meditieren muss. Ich meditiere ja nur, damit ich nicht mehr meditieren muss. Ich will ja nur Frieden haben. Ich will ja in der Mitte sein. Ich will. Ja. Schwerarbeit. Da fängt Arbeit an, bei Baby sein. Pustekuchen. Und das hört nie auf. Das ganze Universum ist ein Baby. Nämlich deins. Dein Baby. Und das will was von dir. Aufmerksamkeit. Alles fragt immer, guck mich an, guck mich an. Überall, guck mich an, guck mich an. Hier bin ich. Alles drückt immer ständig auf die Hupe. Bum, bum, bum. Du bist so hilflos, musst immer in allem folgen, dem ganzen Karacho. Wer am lautesten brüllt, da guckst du hin. Scheiße. Und ob wenn der hier brüllt. Der erste morgens, der hat den ersten Schrei. So ein erster Stöhner. So gut. Fragen? Ich finde Stöhnen eigentlich schön. Das sind die Umstände. Du meinst, es kommt auf den Umstand an? Naja. Gut. Sag doch mal was Schönes. Ich sag nur Schönes. Also von mir, ich sag echt immer nur Schönes. Ich kann gar nicht anders. Wie sagt einer, wenn du die Schönheit bist, kannst du nur Schönes sagen. Auch wenn es sich nicht ganz so schön anhört. Aus der Gutheit kommt nur Gutes. Aus dem Frieden kann nur Frieden fließen. Könnte ich jetzt so esoterische Floskeln hier schön vor mich hin plaudern, wasserfallmäßig sprudeln lassen. Fontäne der Schönheit. Jede Blume des Seins, die hier sitzt, ist eine Blume im Garten Eden und er blüht in seiner Vielfalt. In seinem Geruch. Ja, sie wollte was Schönes hören. Das hast du dann davon. Wir gehen. Geld zurück. Übergeben. Geld zurück, der hat was Schönes gesagt. Wir wollen immer nur das, rate mal, warum ich immer nur Scheiße sage, weil die wollen das alle hören. Weil ich sage, alles hier, alles ist wunderbar. Und dann denken sie, ich bin eine Prostituierte, die da ihr Geld will und nur an was vormacht. Im Freudenhaus des Seins hier und ich bin die Nutte und ihr seid meine Freier. Und dann müsst ihr es euch schön machen. Nein! Ihr habt es schön gemacht. Keine Freude. Freude gibt's nicht. Schönheit gibt's auch nicht. Frieden gibt's nicht. Weil wenn es geben würde, alles was es gibt, gibt's nicht. Das ist das Prinzip. Gibt's euch? Nein. Zu schnell geantwortet, nein, fällt auf. Ja, gut. Noch eine Mutterfrage. Zum Mutter sein. Bitte? Haben Sie Kinder? Ich? Ja? Nicht, dass ich wüsste, aber man weiß ja nicht. Ich habe über die Antwort nachgedacht. Jetzt weiß ich nicht. Ich habe aber 4 Jahre mal eins versorgt alleine. Von 10 Tagen an. Ich weiß, wie das ist. Ich könnte mitreden. Ohne Brust. Von 10 bis 4? Von 10 Tagen. Tage bis 4? Ja. Du alleine? Ich alleine. Als Mama? Weil die Mutter war in der Psychiatrie. Haben sie es dir überlassen? Ich hatte die eine Jahr lang 2 Babys, weil sie war abends mit einem Messer vor mir. Sagt, ich bring dich um, ich sage, okay, ich gehe aber erstmal schlafen. Und füttere das Baby. Und dann hat sie unten in der Küche immer Feuer gemacht und hatte Milch anbrennen lassen. Da war dann Feuer in der Küche, musste ich runter, kurz mal Wasser drauf und wieder ins Bett. Ja, war schon lustig. Ich fand super. Da war was los. Wow. Da war Energie da. Mann. Wow, das Baby. Und die Negerin, so, okay. Mein Zuhause-Neger. Ah, die Putze. Ja, ja. Wenn ich sage, da ist ein Baby und das verführt dich sofort, wenn du es anschaust und du hast keine Chance, ob es deins ist oder nicht deins, es war nicht meins. Und du hast keine Chance, wenn du da 2, 3 Tage mit dem Baby zusammen bist und hast es versorgt, das ist vollkommen egal. Wenn dann die Umstände dich dazu bringen, das ist, als wenn es immer deins war. Und dann ich habe es auch nur nach 4 Jahren war es weg, weil sie kam wieder hochschwanger an und wollte am nächsten Tag wieder austragen und mir das da lassen. Da war die Grenze erreicht und da habe ich alles losgelassen. Ja, ihr wolltet ja mal eine Geschichte hören, wie ein das Sein zum Loslassen bringt. Weil ich hätte, in den 4 Jahren hätte ich gesagt, das machst du nie. Aber in dem Moment war, puff, jetzt ist weg. Da war so eine Grenze, da löst sich, bomm, Pflegefamilie weg. Das ist jetzt 27, das Kind oder so. Nie wieder gesehen. Ist super. Du hast nix, kannst nichts machen. Die 4 Jahre nicht, danach nicht. Es ist dann genauso, puff, okay. Das ist wieder so ein Mönch, der, wo der die Frau gibt und sagt, hier, das kannst du mal, und nimmt es, und dann kommt sie wieder nach ein paar Jahren und nimmt es wieder weg und okay, nimm. Also man macht viel mit. Damit man mitreden kann. Warum denn sonst überhaupt? Ja, es ist schon hart. Ja, von daher kann ich, also ich habe, aber bin aber nicht. Das ist eigentlich ganz angenehm. Das kann man ja als Weise, ich habe, aber ich bin aber nicht. Ja, das probier mal, das klappt. Okay, egal wie du machst. Egal. Ja, Hamburg, hast du noch was? Nein, gar nicht. Okay. So, noch was anderes vom letzte Chance, eine Geschichte von mir zu hören. Erzähl doch nur mal das mit dem Teufel. Welchen Teufel? Die Begegnung mit dem Teufel. Begegnung? Mhm. Traum. Ja, es war ein Traum. Ein schöner Traum. Man läuft durch die Straßen und links auf einmal tippt einen von hinten einer an und sagt, willst du den Teufel treffen? Ja klar, warum den nicht gerade? Gehst du zum Haus, dann gehst du in deinen Tritt über die Schwelle da, gehst rein und schon zeigt er dir das Levitieren. Du schwebst da rum. Oh, schwerelos, schwerelos. Er will dich verführen. Ne? Dann tippt er dich von hinten an die Schulter und hey, Galito, wer bin ich für dich? Du bist nur mein Scheiß selbst. Du bist von mir. Bam, auf haust du runter. Und, ja. Das nennt man Wiedererkennungswert. Sie wollte es wissen. Ich auch. Erzähle ja sonst nichts davon. Nee, sobald du es erkennst, hört die Kraft auf. Also die Hypnose hört auf in der Wiedererkennung. Also wenn du dich in allem erkennst, also wiedererkennst oder Selbsterkenntnis, gibt es den Teufel auch nicht. Gibt es auch Gott nicht. Der hat keine Kraft. Diese ganze Schlange, Hypnose, das ganze Universum kann dich nur hypnotisieren, weil du es für real oder... Also in Erkenntnis gibt es das alles nicht. Weil in der Erkenntnis, der absoluten Erkenntnis, gibt es kein Erkennen und nichts Erkanntes. Da gehört jede Hypnose auf. Das Einzige, was eben die Hypnose abschaffen kann, zu sein, was du bist. Aber nicht irgendwie da was durchschauen und so. Irgendwas oder zu verstehen oder so. Alles Relative verstehen und erkennen hilft nichts. Das zu sein ist ganz einfach. Da hört auch Angst auf. Das ist Buddha mit diesen ganzen Dämonen, die auftauchen. In der Erkenntnis verschwinden sie. Und beim Milarepa da in Tibet, alles diese Dämonen, in der Erkenntnis sind sie, in der Umarmung verschwinden sie. Also fürchte dich nicht, ist nicht ein leerer Hinweis. Sich vor sich selbst zu fürchten, ist die Hypnose. Und das zu sein, da hört jede Furcht auf. Vor was gibt es sich da zu fürchten? Und solange man sich fürchtet, geht man nichts anderes als nur Teufel für dieses ein. In der Nein, wenn man sich fürchtet, hat man Angst vor sich selbst. Und das ist halt die Ignoranz. Ja. Das ist Ignoranz und Ignoranz tut weh. Das ist die Wurzel von Leid in jedem Moment. Leid ist nur da, weil du ignorant bist. Deiner selbst. Wenn du das bist, was du bist, gibt es Wissen. Aber das weiß nichts. Muss nichts wissen. Das nennt sich auch nicht Wissen. Das nennt sich gar nichts. Ja. Also. Das seid ihr halt, wie gesagt, zurückzukommen zum Tief-Tief-Love. Das seid ihr jetzt und dann. Ist das der Name oder was? Der läuft doch außer Betrieb. Ja. Der Nerv, der sich selber fühlt, wenn man so, was ist das ab und zu, wenn ich irgendwo auf dem Loch gearbeitet und in der ganzen Reihe wo drinnen, Ich verstehe jetzt schlecht, dass... Wenn ich auf Nacht in einem Raum arbeite, wo sonst keine Leute nicht da sind, das Gefühl, dass jemand hinter dir ist oder jemand kommt... Der ist immer hinter dir. Das ist ja der Teufel, der hinter dir sitzt. Der steckt dir ständig im Nacken. Das ist dieser kleine Geist, der dir ständig immer einen erzählt da hinten. Der wird mit dir morgens wach, dieser Dialog, der ständig stattfindet da. Dieser Geist, der ständig dir einen Ratschlag geben will. Der drehst dich, brauchst dich gar nicht umdrehen, der redet immer zu dir. Du hast Angst darüber, dass du gar nichts gehört hast oder sonst was. Irgendwie kann jemand kommen, der wurde jetzt überfreut oder sonst irgendwas. Ja, das ist natürlich jetzt paranoide. Hast du mal ein Trauma in der Kindheit gehabt? Ein Trauma? War hinter dir wer her? Ja, ich würde mal dann... Ich weiß nicht, was man da machen kann, aber es gibt da solche Heiler, die kenne ich aber nicht. Ja, es gibt genug Angebote in irgendwelchen Connection oder so. Ich nehme dir den Geist von hinten weg. Ich würde mal einen Detektiv beauftragen, dass er den findet. Das ist ja der Detektiv. Was? Das ist nur die Angst. Was ist denn? Ja, was machen wir jetzt damit? Weiß nicht, Flug, das ist so. Ich will dich jetzt nicht heilen. Hab Spaß damit. Du brauchst gar nicht mehr in Horrorfilm gehen. Du sparst Geld. Das ist billig. Man hat ständig. Das ist eigentlich das Bewusstsein, was dir. Das ist Meditationsübung. Das ist wie Passama. Ständig aufpassen. Ständige Achtsamkeit. Das ist Achtsamkeitsübung. Nehm es doch mal so. Ja, dann würde ich daran arbeiten, dass es immer ist. Schaff dir eine Frau an. Oder drei Freundinnen. Dann ist immer hinter dir was her. Ich meine, so nur damit man es verstärkt, so katalysiert. Schaff dir noch ein paar Frauen an. Und die, aber die Ehemänner haben. Und wenn ich dann mal irgendwann wiederkomme, reden wir wieder drüber. Und was? Nee, wenn du dann nicht erleuchtet bist, dann stelle ich alles ins Frage. Weil dann bist du Tag und Nacht nicht mehr am Schlafen und ohne Schlaf stirbt das kleine Ich eh weg. Entweder bist du dann tot oder bist erleuchtet. Man darf mich nie um Techniken fragen, ich sag's dir. Aber doch, du hast gefragt, was das ist. Aber du willst es wissen, was man damit machen kann. Du willst es ja nur wissen, was das ist, damit es beherrschen kannst. Sei ehrlich. Du willst es loswerden, weil du denkst, wenn ich weiß, was es ist, ach ja, jetzt fummelt er wieder rum. Ich rede mit dir nicht mehr. Unehrliche Leute hier, ist ja Wahnsinn. Jetzt fummelt er wieder in die. Ich will es ja nur wissen, ist ja gar nicht so schlimm, weil naja, so ein Ding hier. Ja nur, ich will ja nur einen Beitrag leisten hier. Geht mich ja hier gar nichts an. Ich sag's ja nur so vom Ding hier. Nein, ich euch. Ganz unschuldige Frage. Ich will ja nichts damit. Nee, ich nicht. Irgendeiner noch eine unschuldige Frage? Es geht eigentlich, jede Frage hat das Ziel, eine Technik zu kriegen, wie man etwas beherrscht. Jede Frage. Es gibt keine unschuldigen Fragen. Nie. Hat es nie gegeben. Sogar die Frage, wer bin ich, möchtest du was mit beherrschen? Und du wirst dann was mit erreichen. Du handelst ständig mit dir selbst und denkst dir, wenn ich tausendmal wer bin ich frage, habe ich was davon? Nämlich Frieden vielleicht. Oder irgendwas. Oder ich kenne mich. So ist es, ja. Ihr seid alles Kriminelle. Alles diabolisch. Kriminelle Meditierer. Das ist doch die Tendenz des Relativen, dass man immer wieder was bewegen will. Ja, ist das nicht Wahnsinn? Das Relative will immer absolut werden. Das Dumme ist nur, das Relative ist schon absolut relativ. Es muss gar nicht mehr absolut werden. Es ist gehüpft, bin nicht gesprungen. Bin nicht gesprungen. Oh. Ja. Das Wunder des Seins, dass das Sein hinter sich selbst her ist und denkt, wenn es mehr oder weniger ist, wird es mehr sein. Sein. Ja, formelles Sein. Man will ja, als Deutscher will man immer Formen. Also, ja, welches Formblatt brauche ich jetzt für den Antrag? Man muss ja erstmal den Antrag finden. Zur Form, das Formblatt, das Formular und dann, ja, Formular ist auch dann ein Rezept, um etwas zu beherrschen, weil ich gebe mache eine Eingabe zum Amt und wünsche dann was. Rudi Carrell. Gut, zurück zum... du triffst im Alltäglichen immer nur, jeder Sucher ist ein Magier oder eine Hexe, die versucht durch sein Tun das Sein zu beeinflussen. In Indien ist es wunderbar zu beobachten, jede Puja in jedem Tempel, jede Götterverehrung, jedes Stück Kerze und jede Kokosnuss, die auf dem Lingam kracht, alles ist versucht, die Götter irgendwas von denen zu kriegen. Egal was. Alles Geschäft. Überall. Auch in der Kirche. Du kannst hingehen. Es gibt nur Geschäft. Das ist ja bei uns auch so. Sag ich doch. Hier ist genauso ein Geschäft. Das große Geschäft. Was? Hier ist das große Geschäft. Für ein Schnippchen. Scheiße. Ja. Mit dem Herzen drauf. Dass man da ein Herz drauf macht, oder? Ein Scheißhaus. Das ist schon da richtig angesiedelt. Man soll das Herz gleich mitnehmen. Herzchen. Mit Blümchen drauf. Ist nicht alles ein Dixi-Klo, oder? Wer da drauf geht, der muss ja echt Mut haben. Oder? Von da aus würde ich schon nicht zum Oktoberfest gehen. Dass man sich da alles holen kann. Neue Freundin und so. Auf dem Dixi-Klo. Dixi. Das Wort ist nicht so schön. Dixi. Da sieht irgendwas. Naja. Da kommt man normalerweise nicht drauf. Gut, in der hinteren Reihe noch was? Nix? Vordere Reihe? Warum sind wir eigentlich da? Um das Ganze zu machen, zu spielen? Nö, weil wenn es dich nicht gäbe, gäbe es das Ganze nicht. Erklär das bitte mal. Ja, ohne die Absolutheit der Existenz kann sich nur absolut verwirklichen, in allen möglichen und unmöglichen Aspekten. Und einer dieser Aspekte bist du nun mal. Also wenn es dich nicht gäbe, gäbe es das Ganze nicht. Weil ohne, im Taoismus sagt, wenn ein Sandkorn im Universum fehlen würde, gäbe es das ganze Universum nicht. Also wenn es dich nicht gäbe, gäbe es alles nicht. Weil das, was du in deinem Wesen bist, das Wesen des Ganzen ist. Also wenn es dich nicht gäbe, gäbe es das Wesen auch nicht, also auch nicht das Universum. Und genauso muss jede kleine Nuance von Erfahrung sein. Weil ohne was auch immer, was immer sein und nicht sein kann, wäre nichts. Überhaupt Verwirklichung wäre nicht möglich. Und die Natur der Wirklichkeit ist nun mal Absolutheit, Totalität. Und die kann sich nur absolut verwirklichen. In allen möglichen und unmöglichen Aspekten. Da habe ich mir ausgesucht, den Unmöglichen. Du hast dir natürlich den Unmöglichsten ausgesucht. Das denkt jeder. denkt natürlich jeder jetzt. Das ist jetzt der unmöglichste Aspekt. Ob der jetzt gerade auch noch sein musste. Aber das ist die Natur der Wahllosigkeit. Ne? Also wenn das Absolute, die Wirklichkeit sich verwirklicht, dann kann es sich nur so verwirklichen. Und nicht anders. Es gibt da keinen, der irgendetwas da verändern könnte. Also der Krishna, vielleicht kennt sie Mahabharata, wo er sagt dann, ich als der Schöpfer und der Urgrund von allem Seienden kann jetzt nichts mehr verändern an dem, was schon immer war. Obwohl ich eben der absolut die Macht habe und bin, habe ich keine Macht, das zu verändern, was ich geschaffen habe. Genauso. Und es läuft immer weiter. Und wie er dann sagt, die Krieger, die sind schon längst tot, der Krieg ist schon längst vorbei und das Ganze ist schon... Aber auch wenn er das wollte, könnte er nichts verhindern. Und dann der Ustra da in der Hölle da, wo er, oder im Himmel erst, und sagt, ja, ich bin mein Freund. Und dann die Frage, gibt es noch eine Tendenz von Vermeidung für die Hölle? Und er sagt, nein, ich spüre, da ist keine Tendenz übrig für die Vermeidung von was auch immer. Und wenn es die Hölle für ewig wäre, sei es, wie es ist. Und dann löst sich der ganze Scheiß auf. Dann gibt es weder Himmel noch Hölle noch irgendetwas. Und dies ist die Hölle. Ich total d'accord, dies ist die Hölle. Aber hier entscheidet sich, ob die Akzeptanz, die du bist, auch real ist. Oder ob du wirklich noch diese kleine Hoffnung auf einen Umstand, Himmel oder irgendetwas, weil wenn du dann im Gewahrsein irgendwo hängst, da kann dich keiner mehr erreichen. Hier ist der Knackspunkt. Hier zu sein, was du bist, nicht in irgendeinem Hintergrund oder Gewahrseinszustand, wo ich nur noch Energie halte und von links nach rechts gehen lasse. Gott, doch Gott. Als ganz normaler Fuzzi. Auch als Ku Klux Klan-Mitglied musst du sein können, was ein Neger nicht sein kann. Wie kommen? Gar nichts annehmen. Du musst die Akzeptanz, die du bist, die muss nichts akzeptieren. Und das, was akzeptieren muss und natürlich akzeptieren möchte, erwartet natürlich durch seine Akzeptanz schon wieder einen Vorteil. Schon wieder ein Geschäft der Akzeptanz. Das ist schon wieder Scheiße. Scheiß Akzeptanz. Weil die Akzeptanz muss nichts akzeptieren, weil sie das ist, was ist. Das Mitgefühl ist das, was ist. Aber wenn du Mitgefühl zeigen willst und Mitgefühl, was auch immer, dann erwartest du dadurch einen Mehrgewinn. Mein Mitgefühl. Puh. Ab in die Wüste mit deinem Mitgefühl. Schrott. Schrottivara. Bodhisattva, Bodhisattva. Der Bodhisattva heißt der Bodhimasattva. Ne? Schafft er nicht. Der ist kurz mal satt und dann ist er schon wieder hungrig, der Arsch. Alles nur gelogen, dass da mal ein gab, wo der Körper mal satt war. Satori, immer wieder. Manche kenne ich, die sitzen da seit 20 Jahren, haben 100 Satoris gehabt. Ja, und? haben wir ja vorhin angefangen, da löst sich das Wahrnehmung von dem Kleinen, geht ins Große und entspannt sich. Und was macht es als Nächstes? Fährt es wieder rein. Ach, das war ein Satori. Ach, war das schön. Ja. Was ist denn mit dem freien Willen? Mit dem schreienden Willen? Freien. Mit deinem? Interessiert keinen. Will keiner haben. Kannst du behalten. Kauft dir keiner ab. Was? Ja, mach doch. Mach doch nichts. Kümmere doch deinen, ob du dich entscheiden kannst. Meinst du, ich kümmere mich, ob du jetzt den freien Willen hast oder nicht? Ja, was kümmert mich doch nicht? Ich will dir da nichts wegnehmen. Du bist scheinbar noch sehr verliebt da drin. Ich will dir doch die Liebe nicht wegnehmen. Oh Gott, wer bin ich denn? Ich will dir die Liebe wegnehmen. Nein, also wenn ich dir sage, du hast keinen, dann bestätigt wieder einen, der keinen hat. Und das passt dir natürlich auch, weil das bestätigt deine, was auch immer. Wie heißt du? Ja, das, dann ist, da ist Gabi mit zufrieden. Das kannst du verstehen. Ich habe keinen freien Willen. Auch gut. Hauptsache, ich habe was. Das macht wirklich keinen Unterschied, ob du einen freien Willen hast oder nicht hast, weil es bestätigt immer dieses Phantom. Aber ich habe doch eine Wahl. Ja, du hast eine Wahl. Hast du heute gewählt? Wen hast du gewählt? Was? Du hast die Brief, deinen Brief gewählt. Welche Partei ist das denn? Postpartei. Die Briefpartei. Oder hast du den Briefträger gewählt? Ich wundere mich, dass manche das nicht sagen wollen, was sie wählen. Ja, das finde ich auch komisch. Das ist echt komisch. Man könnte ganz böse machen. Hinterher will wieder keiner gewählt. Ich hab in Bayern wirklich kaum einen getroffen, der CSU gewählt hat. Komisch. Obwohl es sollen fast 50% den gewählt haben. Aber die kommen nicht zu dir. Nein. Was sie gewählt hat. Die Gabi hat gewählt. Da steht dann, jeder Name wird aufgeführt. Gabi. Das wäre gut. Nein, ich will dir nur sagen, ich bin hier nicht da, um das Phantom zu bestätigen. Egal, was ich dir dann als Antwort gebe, würdest du natürlich dann wieder für dich als Grund, also als Bestätigung deiner Existenz nehmen. Und ob du hast oder nicht, das interessiert wirklich kein Schwein. Das interessiert auch keinen, ob es dich gibt oder nicht gibt. Und ob es dich dann gibt oder ob das, was es dann gibt oder nicht gibt, eine freie oder nicht freie Wahl hat, ist schon... Und es sollte dich genauso wenig interessieren. Ob der da vorne hat oder nicht hat, oh Gott, hat er heute, hat er morgen wieder nicht, oder Dings oder so, hat er heute verstanden und morgen wieder nicht. Der fummelt ständig eh weiter. Aber ich dachte, Uschi... Bitte? Wer braucht Sinn? Ja, das ist die Frage, wer braucht Sinn? Sag es. Wahlhelferin, die muss gehen. Ja, die zählt. Das ist die einzige, die zählt. Ja. Ich werde die nachher fragen, was Gabi gewählt hat. Das steht drauf. Was wählst du denn? Was? Was wählst du denn? Ich bin noch nicht in Bayern. Nee, aber dann. Ich bin noch kein Deutscher mehr. Was bist denn du? Freier Bürger. Staatenlos. Ich habe kein Personal, ich bin nicht mehr das Personal von Deutschland. Ja. Mit Personalausweis ist man ja Personal von Merkel. Du hast keine deutsche Staatsbürgerschaft. Das hat damit nichts zu tun. Nur wenn du hier Resident bist, dann hast du einen Personalausweis. Weil dann bist du ein Personal des Staates. Und dann wählst du gar nicht mehr hier. Ohne das kannst du nicht wählen. Du wählst jetzt für Spanien. Ich wähle nicht zu wählen. Ah, okay. Ich wähle Orangenblatt. Ja, ich könnte mal fragen, was würde er wählen? Was? Was würde er wählen, wenn er noch Personal wäre? Würde er da, wählen, nicht zu wählen? Dann würde er wählen, nicht zu wählen. Okay. Ja, weil ich wähle nicht das kleinere Übel. Wer bin ich denn? Das habe ich auch so gedacht. Also zwischen drei Kacken... Wenn alle nicht mehr wählen würden, was würden die da oben machen? Die wüssten gar nicht mehr, was sie machen sollen. Dann gibt es gar keine Partei mehr. Das ist die einzige Chance, die Scheiße loszuwerden. Wenn's wirklich, was meinst du, warum die so hinterher sind, dass sie gewählt werden? Wähle zumindest, wähle, aber wähle irgendwen. Weil wenn keiner mehr wählen würde und sagen, leck mich doch am Arsch, was wollen sie denn von uns? Die einzige Chance, den Haufen loszuwerden. So, das ist jetzt die ganz hinterfurzige Revolution. Die sind sogar froh, wenn man sie abwählt, weil dann hat man ja Aufmerksamkeit und Wahl und so. Das ist der Teufel. Das ist die Politiker-Teufelgarde. Die auch im Vatikan. So ein weißer Papstwahl. Weißer Rauch, schwarzer Rauch. Ja. Ich verstehe nichts. Hey! Ja, bitte. Ich will da hören. Wir nicht euer. Ich kenne die, die hört nie auf. Ich weiß gar nicht. Was das sagt? Der lebt vom freien Willen. Der lebt auch vom unfreien Willen. Das kommt alles von der sogenannten Gott, wo er sich kennt und er wählt. Sich selbst. Das Diabolische, das Zweiheit, wo du die Wahl hast zwischen zwei, das ist teuflisch. Das ist doch, muss doch teuflisch sein. Wo du die Wahl hast zwischen zwei. Und wo zwei sind, ist die Hölle. Also wählst du in der Hölle. Und wo Hölle ist, ist Teufel, nämlich ich. Ist so. Was will man machen? Wo ich ist, ist Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Der hat schon recht. Der, wie hieß der Wolfgang Sänger? Petri. Wolfgang Petri. Hölle, Hölle, Hölle. Schwingen wir wieder. Luzifers. Luzifers. Jetzt ist ja wieder die ganze Theresienwelt. Wie viele Fässer haben sie? Luzifers, Luzifers. Erleuchtete Fässer. In jedem Fass steckt ein Erleuchteter. Der Höllenhund, Luzifers, Luzifers. Fass Luzi. Leuchtet. Macht da was? Nee. Himmelhund, Himmelhund. Nee, das ist von Grund auf die Verwirklichung, also die Präsenz ist immer die Präsenz von Hölle. Weil Präsenz ist Zweiheit. Ja, es ist Präsenz. Und dann gibt es das andere, das Presence. Also vor dem Sinn und Sein. Also Presence und Presence. Das nennt man dann, ne? Die Presence. Und dann gibt es die Sinnesflut, nämlich die Presence. Gegenwärtigkeit. Naja, egal. Es gibt nun mal keinen anderen Weg, sich zu realisieren. Du kannst dich halt nur realisieren in dieser Dreifaltigkeit, auch wenn du mehrere kriegst mit der Zeit. Ist halt so. Das ist der Weg. Auch bei Shiva, der Dreispitz, der steckt immer in seinem irgendwas. Er wird ihn nicht los. Oder die Nummer mit der 018 118. Genau. Das ist die Auskunft. 108. Okay. Nee, 108 ist es. 1 ist Gewahrsein, 0 ist der Geist und die 8 ist die unendliche Zahl der Schwingung. Aber die 00, das ist die Wahrheit. Doppel-Null. Die Doppel-Null. Die Lizenz zum Töten. Ja. Darum ist auch 007. 00 und dann darum die 7 Falten. Ja, die 7 Falten. Ja. Ich glaub, das war Orangensaft. Nee, aber du könntest sagen, das, was Gott ist, realisiert sich in der Hölle von Getrenntheit. In der Hölle von Getrenntheitserfahrung. Wie kann er sich anders erfahren? Erfahrungen können nur in Getrenntheit stattfinden. Geht nicht anders. Also sobald du das verbinden willst oder irgendetwas, ist Teil der Getrenntheit. Du bestätigst eigentlich immer nur deine Art und Weise, wie du dich realisierst, nämlich in Getrenntheit. Wo immer der Seher verschieden ist von dem, was er sieht. Was wirst du sonst? Du kannst dich nur als Leiche erfahren. Als das, was Leben ist, kann sich Leben nicht erfahren. Und jede Erfahrung von Lebendigkeit ist Leben sich als Leiche erfahren. Ist doch super. Was ist denn da schlimm dran? Optimal. Ist doch herrlich. Aber jetzt kommt ja immer wieder der gleiche Anspruch, den verstehen zu wollen. Ja, weil dann eine Leiche denkt, sie hätte freien Willen, die andere Leiche denkt, sie hätte keinen. Was ist der Unterschied? Es geht Es bleibt Leiche, es bleibt Leiche. Eine Leiche hat, eine Leiche hat nicht. Leiche, Leiche, Leiche. Und das sind Leichen, Leichen verstehen Leichen. Oh. Ist nicht mehr lange geil. Was? Das ist doch eine... Noch zweimal heute. Was hast du? Nur. Das ist ein Totentanz. Warum heißt es Totentanz? Weil nur Tote tanzen. Leben tanzt doch nicht. Mit wem soll das Leben tanzen? Es stellt sich selbst vor, was ist eine Vorstellung? Tot. Und es stellt sich dann noch vor, mit einer anderen Vorstellung zu tanzen. Vorstellung tanzen. Mehr ist doch nicht. Passiert doch nichts. Ja. Wisst ihr? Da guckt die Leiche. Was ist da los? Aber es ist doch eine frohe Botschaft, dass hier nichts zu verlieren ist. Meine Güte, es stirbt doch hier nichts. Es ist schon eh alles tot. Ist doch super. Wo ist die Angst da drin? Angst ist doch nur, wenn du denkst, da ist ein Leben, was sterben kann. Dann ist Angst. Wenn eh schon alles tot ist. Wo nichts zu retten ist, alles. Was ist hier denn zu verlieren? Nur Leiche. Eine Beerdigung wieder heute. Eine Leiche weniger. Die Blicke der Bayern, wenn die töten könnten. Ist echt wahr, die Blicke hier sind wirklich tödlicher. Ist echt verrückt. Da ist irgendwas. Darum verstehe ich ihn eigentlich, dass immer hinter was her ist. Hier sitzt einem was im Nacken, nämlich das Urvieh. Ah, Vieh! Wenn man erwischt wird als Wilderer, wenn der Jäger einen erwischt und hat das. Was haben Sie gedacht? Ich hab, was ist das? Ich hab nichts. Was ist das da? Oh, Vieh! Keiler. Wollte das passieren? Ich kann ja da hochgucken. Wie eine Mücke da. Ja, aber wenn das eben alles, die ganze Universum schon Leiche ist, dann ist auch das, was morgens wach wird, Leiche. Was ist daran schlimm? Spaß mit. Das nennt man Leichenflatterei. Nee, kann man nicht sagen. Wann hat man schon wieder Angst, dass sowas passiert? Du kannst das natürlich sagen mit deinen Locken. Aber wir armen Glatthaarigen. Bei dem Volumen, gell? Mit den Bindungen, die da die Haare kreieren. Was hat man, meine Oma hat ein, das sind krause Haare, krauser Verstand. Ne? Nur Seife drin. Seife. Ich würde Seife drin sagen. Deibel. Effi. Effi Briest. Das sind doch alles nur Korkenzieher. Ja. Von der Flasche, die nicht aufgeht. Ja. Warum wollen dann die Leichen ständig vergleichen? Ja, weil ohne Vergleichen gibt es keine Leichen. Darum müssen Leichen vergleichen. Weil wenn es nichts mehr zu vergleichen gäbe, gibt es die Leiche nicht mehr. Also muss Leiche ständig vergleichen und etwas als verschieden erkennen. Weil Verschiedene gehören wohin? Auf dem Friedhof. Und wenn Verschiedene können nur verschieden sein, weil sie Verschiedenes erfahren. Das ist das Reich der Verschiedenheit. Und da leben die Verschiedenen, also die Toten. Das ist wieder Jesus, lass die Toten begraben. Da sind wir wieder bei der Bergpredigt. Also kommt mal auf den Berg. Wunderberg. Hilft auch manchmal. Oder Kümmerling, gegen den Kümmerling. Kreise schlagen. Kornkreise helfen auch. Sind die einzigen Kornkreise, die da sind. Von alleine, wenn man nur Korn hatte. Nein, von daher bin ich voll d'accord mit Christus oder Jesus, ganzen Dinger. Der hat so viel, aber natürlich die Jünger haben natürlich alle was anderes verstanden. Und wenn du von dem das liest, ist genau das Gegenteil von dem anderen. Also es ist wie Babylon, also die mit Zungen, die dann auf einmal, jeder hat eine andere Botschaft. Und jeder hat es anders verstanden. Genauso wenn hier, wenn alle weg, was ich heute gesagt habe, jeder würde was anderes sagen. Und eine andere Message. Also von daher, ist ja nichts Neues. Das nennt man stille Post. Und jeder hat andere Haare. Mit manchen möchte man sich nicht in die Haare kriegen, mit manchen vielleicht doch, oder auch nicht. Ja, von daher, nee, ich bin ja nicht der Erste, der das so von sich gibt. Also dieser Stachel des Todes kann dich nur Angst machen, wenn du denkst, du lebst. Aber wenn du eben das absolut Ungeborene bist, was kann dich da belangen von dieser ganzen Scheinheiligkeit hier? Oder dramatisch, ob einer hinter dir her ist oder nicht, oder ob der in die Jacke, in den Rücken kreucht, oder Halleluja. Das ist doch die frohe Botschaft, es ist alles schon tot. Es war tot, es ist tot, es wird tot sein. Alles tot geworden. Entschuldigung. Das hätte ich jetzt... Was? Ja, das bin ich. Unsensibel, wie sie ist. Du fängst an, irgendwie sensibel zu werden, oder was? War ich immer. Es gibt nichts Sensibleres als mich. Das stimmt. Habe ich da was? Du bist der Panzer hier unter den Leuchten. Stimmt. Der nichts mitkriegt. Stimmt. Das nennt man Panzer. Einer muss es ja machen. Ja, Hauptsache du. Ich bin mir nicht ausgesucht. Ich bin dabei in der Kolonne. Panzerkolonne. Kompanie aufwärts. Ja. Ja. Mhm. Ja. Nein, was ist hier überhaupt, die Angst ist das Einzige, was dich als Mensch überhaupt definiert. Irgendwas. Oder als Existenz oder als Wesen. Im Moment ist das Wesen, dein Wesen Angst. Mhm. Vor was? Du weißt gar nicht wovor. Mhm. Das war der Anfang. Du weißt gar nicht wovor du Angst hast. Aber du hast Angst. Ja. Am meisten, weil du nicht weißt wovor. Doch. Existenzangst. Ja, was ist doch? Du weißt doch gar nicht, was Existenz ist. Wir fühlen uns doch existent. Ja, aber du weißt doch nicht, was es ist. Interessiert mich doch gar nicht. Natürlich interessiert dich das. Warum sitzt du denn hier? Du lügst doch schon, wenn du den Mund aufmachst. War das nicht eine Lüge? Jawohl. Das war richtig deutsch. Das ist die andere Kompanie. Die Außenstation. Ja. Aber. Ja. Nein, nicht zu verlieren. Du hast Angst, dass dir was passieren kann. Oder nichts passiert. Du hast vor beiden Angst. Sobald es dich gibt, hast du Angst davor, dass dir was passiert oder nichts passiert. haben oder nicht haben. So, die ganzen Fragen kommen erst dann, wenn dieser urfalsche Fuzzi da ist. Und der hat immer Angst. Auch Angst, dass er keine Angst mehr hat. Weil dann hat er wirklich Angst. Was ist denn jetzt los? Dein Name ist Angst. Hase. Neben Englisch ist schön, da ist Fear. And Fear is false evidence appearing real. Also die falsche Erscheinung, die dir als real vorkommt. Das ist der ganze Trick. Also der ganze Angst ist nur, weil du etwas, die Annahme annimmst, dass die Annahme richtig ist. Du bist ein Postamt und nimmst jeden Scheiß an, was frankiert ist oder unfrankiert. Ja, zahlst du noch Nachporto. Ja. Dann zahlst du noch Rückporto. Das ist dann, das sind die Religiösen, die wollen Rückporto sparen. Rückgaberecht. 14 Tage. Kann ich mich wieder zurückgeben? Ist die Zeit Garantie noch drauf? Kann ich ein neues kriegen? Dieses Modell passt mir heute nicht mehr. Ich gehe mal zur plastischen Chirurgie. Wenn das auch nicht mehr hilft, dann gehe ich zum Kopf auswechseln. Oder, ne? Frosche können auch die Beine wieder wachsen lassen, wenn man Orange hat oder so. Apropos Orange. Die armen Orangen, ne? Haben Haut. Hammer, Hammer. Ja, wo waren wir? Orangenhaut. So, gut. Wo waren wir? Existenzangst? Ja, genau. Das ist also Existenz. Also gespannt. Mit einer Ex sollte man sich nicht anlegen. Ist doch extern. Warum heißt es doch Existenz? Nicht Intextenz oder so. Oder ist irgendwas außerhalb. Oder nicht? So Ex. So eine verflossene. Dieser verflossene Körper. Meine Existenz. Hm? Wie, keine Ahnung. Du hast doch gerade eben groß angegeben, Ahnung zu haben. Ich habe aber das nicht so gemeint. Mit Existenzangst. Wenn ich von der Existenz gesprochen habe, habe ich die Existenz gemeint, aus der wir uns empfinden. Und wie du gesagt hast, von der wir ja Angst haben, wenn wir nicht mehr existent sind, das macht uns Angst. Nein, du hast Angst, wenn du dich nicht empfindest, nicht mehr existieren zu können. Eben, das meine ich ja. Ja, aber das ist doch der Wahnsinn. Du weißt ja gar nicht, wie es ist. Aber ich meine, das sei die erste Angst, die du ja, es ist die Existenz. Das ist Gott, wenn Gott sich kennt, Angst. Das ist einfach die Angst. Das nennt man Gottesfurcht. Ja, da fürchtet Gott Gott. Das ist der Wahnsinn. Wenn Gott anfängt, Gott zu fürchten, das ist Existenzangst. Guckt ihr den ganzen... Alle sind wir aus Angst geboren hier. Und zur richtigen Zeit. Scheiße. Wo ist das Allzweckkondom? Und bei dieser Angst, da ist immer die Tendenz da, sie zu vermeiden. Ja, aber wenn sie vermeiden wird, bestätigst du sie ja schon wieder. Ja, was immer du dafür oder dagegen tust, das hilft nichts. Du musst mit der Angst sein können, was du bist, weil es wird nicht zu zerstören sein. Also ich mache die Erfahrung, wenn ich diese Vermeidens... Ja, ist eine temporäre Abwesenheit, die du möglicherweise durch ein temporäres Bewusstsein verstehen erreichen kannst. Aber das ist so fragil, dass es im nächsten Moment wieder zerbricht. Also ist es nichts wert. Oder was? Für einen Orgasmus, der nichts wert ist, weil die Zigarette danach hilft, auch nicht. Ja, was jetzt? Willst du jetzt was Permanentes oder willst du jetzt kleine Pausen? Willst du ein Pausenclown sein im Zirkus oder willst du der Zirkus sein? Frage. Oder Prinz August, wie heißt er? August? Willst du nur im August? Ich hab doch gar nicht die Wahl. Wer hat jetzt nicht die Wahl? Er schon wieder. Da fing hier schon. Ich hab doch nicht die Wahl. Da ist nicht die Wahl, da ist nicht die Wahl. Schon sind diese Wahllosen hier wieder. Du hast keine Wahl, Panzer zu sein, hast du gesagt. Also sei Panzer. Jede Aussage, die du von diesem Ich triffst, ist ein Scheiß. Ich habe keine Wahl. Und dieser Mann hat ja keine Wahl. Mann oder Frau hat keine Wahl. Mit einem N. Mann um Meter. Du, hör dir zu, du versuchst dich einfach nur zu entschuldigen für etwas, was gar nicht getan hast. Du bist hier, denkst, du bist im letzten Gerücht oder Gericht und musst entschuldigen, was du gar nicht gemacht hast. Oder wie? Und du denkst, du bist dir bewusst geworden. Was für ein dummes Bewusstsein ist das denn, was du kriegen kannst? Dumme Augustbewusstsein. Dann denkt der August mal kurz, er ist Clown. Alles geklaut. Alles nur was? Zogen und geraubt. Was kümmt, ist schon wieder weg. All diese Techniken, das ist furchtbar. Überhaupt Bewusstseinstechniken. Oder Copyright, geistiges Eigentum. Stell dir mal vor, irgendeiner hat geistiges Eigentum. Muss man sich mal vorstellen, das Wort allein. Copyright. Copycat. Das Furchtbare daran ist wohl irgendwie, dass es da jemanden gibt, der es eben macht. Es braucht ja jemanden, der die Technik anwendet. Das ist gar nicht furchtbar, das ist genau so gewollt. Das ist nur furchtbar, dass es nicht gibt. Ich meine, ja, für mich ist da nichts. Für mich könnt ihr 1000 Jahre hier sitzen, das ist mir noch vorkommen. Meinst du, ich will irgendeinen hier wegkriegen? Ja, meinst du, ich will irgendeinen wegkriegen, der gar nicht da sitzt? Warum willst du dich ständig entschuldigen? Für was? Du bist eh absolut schuld an allem. Absolut schuld. Und nur du. Nur du allein kannst dir absolut schuld sein. Ich meine es so. Dein Wesen ist die absolute Schuld, weil das Wesen, das du bist, ist die Wirklichkeit, die sich hier in allem, was ist, verwirklicht. Und wenn es Schuld gibt, dann bist du die absolute Schuld und kein anderer. Da gibt es keinen anderen Schuldigen neben dir. Du sollst also keinen anderen Schuldigen neben dir haben. Das sind wir alles. Ja, weil in dieser absoluten Schuld, wen kümmert es dann noch, was passiert oder nicht passiert, wenn du eh schuld bist? Am Hitler, am Jesus, am jedem KZ-Opfer, an jeder Sache, die passiert oder nicht passiert, an jeder Vergewaltigung, du bist schuld. Ob es jetzt CSU wieder schafft oder nicht, du bist schuld. Du hast den Seehofer geschaffen. Auch Merkel kommt von dir. Kannst du das ertragen? Auch der, wie heißt der FDP-Obere? Westerwelle. Brüderle. Der nennt ihn dann Stolperbrödel. Der stolpert immer auf die Bühne jetzt. Die der fällt ständig hin, der Junge. Ja. Ich denke immer, bleib liegen. Und auch Schwesterwelle. Schwester. Man darf einfach nicht schwul sein. Aber auch wenn er nicht schuld ist, wie heißt dein Rösler? Stand ein Rösler im. Auf dem ein Knarr. Stand ein Knarr, da ein Knarr. Mit Rösler. Rosenrot. Dann kann ich ja bloß noch sagen, alle, die ihr schuldig und beladen sind. Nicht alle! Nein, Quatsch! Alle. Nein, lass deinen Scheiß zu Hause. Aber wenn du mich fragst und wenn ich zu dem spreche, was du bist, und wenn du dann spreche ich zu dem, was an allem, wenn es Schuld gibt, Schuld ist. Es gibt nicht mehr Schuld, als das zu sein. Und das ist die Absolution. Du bist die Schuld. Eine totale, absolute Schuld, die gar keine Schuld hat, weil du Schuld bist. Das ist die Absolution. Das Absolute zu sein und zu dem Absoluten zu sprechen und nicht jetzt dich irgendwie zu entschuldigen für etwas, was du eh nicht gemacht hast. diese kleinen Versuche, dass man da einen kleinen Ausgleich schafft und sich selbst wohlfühlt in einem Bewusstwerdungsprozess von irgendwas. Das, wenn ich das höre schon, dann könnte ich also diese ganze konzepthafte Reihe. Brauchst du einen Heimer? Ich habe Tasche. Hast du heute die Tasche gekauft? Schön, die hält frisch. Ich bin das, was die Kalaschnikow ist. Nein, wenn ich so rede, ich meine es auch wirklich so. Allein, dass du denkst, dass du da ein bisschen schuld. Nein, wenn überhaupt, dann bist du wirklich absolut schuld. Und dann kümmert es keinen mehr. Weil, was soll es dann noch? Nur wenn ein bisschen schuld ist, das ist die Hölle. Wenn du wieder heute gewählt hast und nächstes Jahr merkst, das war scheiße, dann geht es dir schlecht. Auch wenn du nicht gewählt hast und denkst, werde ich mal gewählt, dann hätte der andere das gekriegt. Es ist immer scheiße, ob du wählst oder nicht wählst. Es ist, es war, es ist und es wird sein. Ich sag's jetzt nicht nochmal. Mist! Ein großer Misthaufen, weil du vermisst dich ständig in dem Haufen. Eine Mystery. Ein Mysterium des Mistes. Jeder Minister ist ein Mysterium. So, fertig. Jetzt haben wir den Schuldigen gefunden. Er wehrt sich auch nicht mehr. Danke. Das fühlt sich doch gut an. Das ist das Paradox. Sobald ich dir alle Schuld auf dir drauf haue, fällt es von alleine weg. Aber wenn ich dir ein bisschen Schuld wegnehme, dann packst du extra was drauf, damit ich wiederkommen darf. Den nächsten abnehmen. Nein, du kriegst alles auf einmal. Das ist die Unerträglichkeit des Seins. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Weil in dieser Leichtigkeit des Seins gibt es gar keine Schuld, die du tragen könntest oder müsstest. Weil jeder Versuch ist strafbar und er wird mit Leid bestraft. Nämlich, dass du als Schuldiger bist, der gar nicht weiß, woran. Dumm gelaufen. Die Unschuld vom Lande. Gibt's das? Ja, nein. Natürlich. Einer hier? Nein. Wenn, dann bin ich das. Ein Landei. Ja, stimmt. Landei. Na gut. Ja, Kuckucks. Kuckucks. Ja, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ne? Vater, vergib ihnen. Ich würde sagen, Vater, gib's ihnen. egal, ob sie wissen oder nicht wissen, was sie tun. Hauptsache drauf. Es trifft immer den Richtigen. Es trifft immer den Richtigen. Vater, gib's ihnen. Egal. Vater, gib's ihm. Egal. Es trifft immer den Richtigen. Ob ich ihn jetzt schlage, egal, wenn ich. Es trifft immer den Richtigen. Hau den Lukas. Du triffst immer. Darum, ich kann blind schießen, ich treffe immer. Jede Ente ist schuld. Okay, noch irgendwelche anderen geistigen Fragen? Ja, im Hinteren angelehnt sein. Wie kann man eigentlich Lehnbach heißen? Wo der Bach sich anlehnt? Lehnbachhaus, ein ganzes Haus da. Ohne Haar, ohne Haar. Vor, ist doch scheißegal. Wieder diese Korinther. Da war wieder eine. Also, ja, Das kommt, es blubbert am Stern. Plopp. Das ist wie bei Terence Hill, da haben sie irgendein Pfirsichkern, ein Baby und immer einen Pfirsichkern rein. Und nach zwei Minuten, plopp, dann haben sie den Kern wieder unter Wasser gehalten, wieder. Das ist ja so sensibel. Bang! Ja, wie war das? Irgendwas für ein Halleluja oder so. Vier Fäuste für ein Halleluja oder so. Bud Spencer. Blom. Solche Szenen vergisst man nicht. Oder der Typ, der spielt das Wiegenlied vom die Mundharmonika und der Vater auf seinem Kreuz. Und ich dachte immer, freu dich doch, Junge. Lass doch einfach gehen. Lass dich doch mal richtig hängen. Das war Familienaufstellung. Ja, das war richtig hängen. Da kommt es her. Lass dich doch einfach hängen, Junge. Ich finde Geigenhumor wunderbar, weil das ist genau das, was wir hier praktizieren. Wir sind schon tot und wir lachen drüber. Das ist Geigenhumor, weil das ist unausweichlich, dass es eintritt. Und wenn es wirklich unausweichlich ist, dann kannst du nur noch lachen. Aber jeder sitzt hier und denkt, ich esse jetzt Bio. Ich kann es vermeiden. Ich esse jetzt Bio. Ich mache ein Jahr länger. Und gesund. Ich sterbe gesund. Ich kämpfe dafür, dass ich gesund sterbe. Ich bin für die Würmer. Ich gehe nicht krank ins den Grab. Ich nicht. Ich sterbe gesund. Nur mit meiner Rohkostplatte. Mit einer was für einer Blase? Eine Rohkostplatte. Eine Rohkostblase? Platte. Platte. Oben drauf. Mit meiner Rohkostplatte. Kriegt man Glatze von Rohkost? Die hat gesagt, ich gehe mit meiner Rohkostplatte. Das wär schön, wenn man von Rohkostplatte kriegt. Dann hättest du jetzt die besten Chancen. Ich und meine Rohkostplatte. Zu viel Rohkost. Hier ist der Papst der Rohkost. So, sieht man gleich. Der Beweis. Jetzt haben wir es. Ja. Was ist es, wenn es für dir mal ernst wird? Dann gehe ich nach Hause. Wenn es hier mal ernst wird. Ich glaube, dann sitzen nur noch Stühle hier. Also Ernst ist das Schlimmste. Ich hatte einen Schwager, der hieß Ernst. Das ist die Hölle. Der ist auch am Rückenvorfall gestorben. Ja, den haben sie operiert, versteift und dahinter hat er Lungenembolie. Eine Woche später, zu Hause. Sohn und Frau, und der Krankenwagen hat ihn nur noch mitnehmen können. Es geht so schnell. Und da saß ich gerade im Café in Berlin, da ruft mein Vater an, hey, dein Schwager ist tot. Also mit so eine freudige Stimme habe ich nie gehört. Ja, der hat ihm den Hof weggenommen. Und er durfte nicht mehr in den Kuhstall, er durfte nicht mehr in die Garage. Der war so froh, ich darf wieder in die Garage. Ja, und der ist jetzt 85 und fährt jeden Tag noch 30 Kilometer mit dem Fahrrad. Nur, weil er wieder in die Garage darf. Und der hat meiner Schwester gesagt, ich halte bis 100 durch. Mein alten Teil wird ja teuer zu stehen kommen. Ich werde jeden Pfennig, den du von mir gekriegt hast, abessen. Darum bin ich so gut mit meiner Schwester, weil ich hätte ja sonst das Kreuz tragen müssen. Ich war ja der Vorbestimmte. Mein Dank läuft ja immer hinterher. Heute ist der Tod da. Den was? Der Schwager. Der sitzt vorn. Auf dem hohen gelben Wagen. Auf dem gelben Wagen. Jetzt geht's wieder los. Oh Gott. Der sitzt vorn. Ja, frag mich jetzt lieber, was denn ist. Sing doch. Sonst werde ich unser Ex-Bundespräsident, der das mit Walter Scheel. Der hat es gesungen. Der war nett. Ja. Der war in einer Ausstellung in Berlin immer so. Netter Mensch. Na gut. Nee, das war ja nicht der Scheel, das war ja der Weizsäcker. Entschuldigung, alles zurück. Der gesungen hat, aber gesungen. Das war ja Friedrich. Der auf der Ausstellung war. Richard. Richard. Ritchie. Ritchie Weizsäcker. Ritchie Weizsäcker. Gut, noch im hinteren Raum eine Frage. Nichts mehr. Hier was. Das ist eine blöde Frage, ob ich nur. Die liebe ich am meisten. Was? Ist das, was ich bin, ungeboren? Meine Natur, meine wirkliche. Ja, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Sobald du dich damit definierst, das Ungeborene zu sein, trennst dich schon wieder von etwas Geborenem. Also das ist auch genau so ein Scheiß. Am besten du weißt absolut nicht, ob du... ich weiß, bei Lisa Garda gibt es ein ganzes Buch darüber. Das Ungeborene. Und wenn du dich folgst mit dem Ungeborenen, dass dann diese Befreiung stattfindet. Aber ich halte da auch nichts von. Für mich ist dieser weder noch eigentlich das Beste. Dieses Neti-Neti. Weder noch. Weder bin ich noch bin ich nicht. Also ungeboren zu sein ist nicht gleich tot. Nein, ungeboren zu sein heißt nicht, dass es dass es damit das Leben wäre. Also das Ungeborene, das geborene Leben, das ist schon wieder etwas Getrenntes. Und da ich eine Leiche bin, dann... Wenn das alles Leiche ist, ist es vollkommen, spielt gar keine Rolle mehr. Wenn auch das Ungeborene Leiche ist und das Geborene Leiche. Leiche. Ja, aber dann interessiert es auch nicht mehr. Und in der Interessenlosigkeit, wen kümmert es? Das ist eigentlich das, wenn überhaupt, deine Natur. Wen kümmert es? Weil da gibt es wirklich keinen Kümmerling. In dieser absoluten Natur, die du bist. Also diese totale Abwesenheit von einer Idee, ob du oder ob du nicht geboren bist, ist wirklich scheißegal. Bin ich halt geboren, na und? Macht es mich weniger? Bin ich nicht geboren, macht es mich mehr? Ja, ich frage. Ich würde sagen, nein, weder noch. Und trotzdem kann ich manchmal nicht viel damit anfangen, ich bin nie geboren und nie getroffen. Was Osho auch immer sagt. Ja, ich meine es auch nicht. I leave you my dream. Welchen Scheiß hat er euch da hinterlassen? I leave you my dream. Er war so eine Schmalzlocke. Ja. Er war eigentlich der Elvis Presley der Spiritualität. Love me, tender. Ich hab ja wirklich das Erleuchtungserlebnis gelesen. Ich bin geschockt. Vom Baum gefallen. Wie ein Apfel, wie ein reifer Apfel. Ah ja. Wer jetzt? Osho. Nicht gerade. Ich gehe nicht auf Bäume. Fast vor den Astronomen. ob der Baum kommt oder so. Nur Affen gehen auf Bäume. Und die verteilen hinterher Bananen. Waschbären gehen auch auf Bäume. Der hat die Erleuchtungsbananen verteilt wie nichts. Ja, und alle Affen sind hinterhergelaufen. Das ist die Erleuchtungsbanane, das kennst du. Die ist sehr appealing. Tarzan, wo bist du? Ich bin Jane. Nimm mich. Nein, aber was soll er machen, ne? Er hat sein Möglichstes getan. Das war sein Problem. Damit ist er auch, er ist ja in meinem Alter gestorben. Darum war ich jetzt dieses Jahr so vorsichtig. Ach Gott, das sind Rumors. Das sind Gerüchte. Er hat damit angefangen, übrigens. Er hat die Leute um sich rum ins Wasser gepackt und dann gab es die Revanche von dem CIA. Ey, ey. Na egal. Nee, das Gute ist, dass sie alle irrelevant waren. Alle Gurus, alle Dings, alle Lehrer, alle Meister, total irrelevant. Nie hat jemals irgendeiner einen Meister einen anderen erleuchtet werden lassen. Niemals. Geht's noch? Das ist alles gut. Es hat niemals ein Meister irgendwas gebracht zu irgendwem. Stell dir mal vor. Kann man sich kaum vorstellen. Diese ganzen großen Geschichten von den Meistern und Gurus und aufgestiegenen, untergestiegenen, untergetauchten. Von den untergetauchten Meistern redet kaum einer. Aber ich glaube, das ist die Mehrzahl. Aber die aufgestiegenen so, oder hängengebliebenen, die bleiben. Ja. Ist eine Krankheit. Ist eine kranke Idee. Ist eine kranke Idee, Erleuchtung. Die Kranken leben lässt. Erleuchtung ist echt eine Krankheit. Ja, geht's einem ganz schlecht. Überhaupt, wenn man es nicht ist. Was? Erwachungskrankheit. Erwachtenkrankheit. Ist auch im Moment so ein Virus. Es geht aber auch wieder. Im Moment wachen so viele auf. Springen sozusagen. Das sind so. Ja, es gibt so. In England gibt es einen Pony Club. Das nennen sie von Tony Parsons, die Neuerwachten. Da ist jede Woche wacht wer anders auf. Das nennen sie jetzt schon Pony Club. Also seine Pferdesammlung. Er lässt seine Pferde laufen. Habe ich gehört. Ich habe so einen Iren, der schickt mir immer alle möglichen Witze. Toll. Glaubst du nicht? Was? Hier passiert nichts. Keine Erwartung. Ich hab den Club nie aufgemacht. Von mir wirst du das nie hören. Bestätigung. Du hast es. Dann, bei mir kriegst du nur, du hast sie nicht mehr alle. Das ist ja gut. Das war eine der wenigen Sachen, die mich bei Balseka ein bisschen irritiert haben. Dass er Leute bestätigt hat. In ihrem Verstehen oder so. Und nach einem Jahr hat er es wieder zurückgenommen. Das fand ich ein bisschen komisch. Ja, das hat Uschu auch gemacht. Ja, aber nicht, der hat schneller gemacht. Der hat einen Tag erläutert, den nächsten Tag schon wieder weg. Da war der Witz angenehmer. Oder schneller. Da muss ich ihm zugestehen. Da, leider habe ich da einen Witz gemacht. Aber bei der, zum Beispiel Susan Siegel hatte auch ein Vorwort geschrieben und hat es bestätigt als Erfahrung. Und nach einem Jahr hat er gesagt, das war es wohl doch nicht. Das ist dann ein bisschen, weiß ich nicht. Und was heißt du von Papaji, Muji? Alle Scheiße, alle Scheiße. Ich halte nichts von Gurus. Aber die Gegend der Mutti gibt sich ja jetzt nicht als Guru. Klar. Haben wir gelacht. Du solltest dir mal ein paar Videos von Portugal angucken, wie sie seine Füße da küssen und tun und... Ist es echt wunderbar. Er wiederholt genau das, was Osho gemacht hat und alle anderen. Aber er ist knuffiger. Knuffiger? Er wird immer, ja, er wird immer. Aber das gibt ja auch auf dem deutschen Markt zum Beispiel, den Wert Mutti. Ja, aber Mutti ist auch ein Wort, was man benutzt. Der kommt von der Kirche, das weißt du. Er ist ein Ablassbrief. Aber der sagt ja, der ist der Schüler von Ramesh. Ja, aber warum muss man so einen Scheiß sagen? Halt ja, wer braucht denn diese Pimps über sich? Wer braucht denn diese Zuhälter, die zu einem halten? Diese Bilder, die einem dann noch bestätigen in einer Lineage von Ramana und Papaji und Ramana, der Einzige, sagt, es gibt nie eine Lineage vom Selbst. Welche Lineage soll das sein? Scheißding. Kein Guru. Wer allein das in den Mund nimmt, ich bin in der Lineage von Papaji und Ramada. Das ist doch ein Witz. Das ist doch eine Prostitution, die man betreibt. Mit einem Pimp über sich. Die fragt man noch niemals, sie sind nämlich schon tot. Was meinst du? Der Isaac, da hat der Tathagata, der hat ihn über sich gehängt. Und als Isaac gesehen hat, dass Tathagata ihn über sich hatte, hat er alle Bilder gleich weggenommen von Papaji und allen anderen. Da wusste er, was das bedeutet. Ja, der hat jetzt nichts mehr hängen. Oder? Nee, nichts mehr. Nichts mehr. Ich komme gerade. Ja, sag ich doch. Ah ja, ich sag auch was. Jetzt kommt Eva. Ja. Du kommst gerade von daher. So siehst du auch aus. Das stimmt. Von Isaac kommt sie. Von Isaac? Ja, der ist ja auch gerade Samstag, Sonntag. Ja, ja. Nee, das ist ein süßer Typ. Ich kannte den vorher gar nicht, vor 20 Jahren. Aber es ist echt ein süßer Typ. Noch so ein Knuffeliger. Ja. Voll behaart. Ist das der? Nee, auch wenn ich nur ein Personal Connection mit dem habe, aber irgendwie macht der eine nette Nummer. So weit seid ihr schon. Sie ist gerade bei Isaac gekommen. Irgendwie macht der eine Metal-Nummer. Das ist echt. Aber jetzt wollte ich nochmal kommen. Du wolltest nicht nochmal kommen? Nein, jetzt. Ich wollte bei dir kommen. Ich bin ja hier gekommen. Du bist ja, ich bin hier gekommen. Du bist ja ein Multiple Orgasm hier, oder was? Genau, das ist der Typ, bin ich. Du kriegst die Schnauze nicht voll, oder? Aber hast du keine Angst, dass man aus deinen Thoughts auch sowas macht? Ist mir auch scheißegal. Meinst du, das kümmert mich? Es gibt doch irgendwo, es gibt 5, die ich kenne, die sich auf mich berufen, aber meinst du, das kümmert mich? Wenn die zu mir kommen würden, würde ich in den Arsch treten. Nee, es gibt 5, die sich auf dich berufen. Aber die Bilder, wer ist denn das? Bilder nicht. Kenn ich nicht. Wer denn? Keine Ahnung. Das verrate ich jetzt nicht. Wir müssen ja was überbrücken vielleicht. Ja, das war gefährlich. Komm, ja. Siehst du, jetzt wird dir heiß. Du warst berufen, das ist nicht auch noch bei dir. Du bist ja nichts. Nee, aber trotzdem berufen sie mich. Nein, es gibt ja die, dann sagen sie immer, ja, da und da ist mir das letzte Ding weggefallen. Ach so, ich habe einmal was gesehen, das stimmt, bei jetzt TV, da hat eine mal was erzählt. Echt? Es gibt einen. Ja, ja. Ein Franzose jetzt da, der in Kanda oder der da. Oder. Ich stimmt. Wundere mich immer nur, ein Russe, der in Russland jetzt sitzt, aus Minsk, in Moskau dann seine 100 Leute da hat und beruft sich, Karl, mach doch, was du willst. Nee, cool. Lass es doch machen, aber das heißt doch nicht, dass man da mitmachen muss. Du kannst ja auch sagen, ich war bei Karl. Ja, aber witzig, indem du das jetzt erzählst, machst du ja schon mit. Ja, warum soll ich nicht mitmachen? Ist doch nicht schlimm. Ja, macht's so, was. Okay. Ja. Wenn ich jetzt mich wehren würde und sagen würde, ja. Dann hätte ich ein Problem. Ja, okay. Ja. Dann würde es mich wirklich berühren. Lass sie doch. Ob in Hamburg der Spaten oder in China der Sack. Was ist das? Wie heißt das? Ja. Spaten in Hamburg und China Sack ist Sack. Ah, okay. Und Lachbo noch in China. Umfeld, der Reissack in China, der berühmte, der immer wieder umfällt. Irgendeiner stellt den Scheiß immer wieder auf und dann fällt er wieder um. Dieser eine Reissack. Immer der gleiche. Immer der gleiche. Und dieser Spaten in Hamburg, der fällt auch immer um. Dass man den einer nicht mal in die Elbe wirft oder so. Der fällt immer wieder um und es gibt immer einen Idioten, der ihn wieder aufstellt. Na gut. Also warum soll man sich gegen den Scheiß wehren, ne? Lass sie doch denken, was sie wollen. Der Hund ist im Samadhi. Weggefällt. Ja, ich bin eine Schlaftablette. Ich weiß. Ich wecke nie wen auf, ich lasse ihn einschlafen. Bei mir gibt es nur Eingeschlafene. Das hört sich besser an, ne? Wir machen eine Schlafnummer draus. Schlaf weiter, Junge. Mach dir nichts draus. Wo bist du denn eingeschlafen? Das ist die neue Qualität. Ich habe total rein eingeschlafen. Das gefällt mir. Karl eingeschlafen. Ich schlafe bei Karl. Immer. Immer wieder. Ja, genau. Genau. Wem der Herr liebt, gibt er es im Schlafen. Ja, tief schlaf sogar bei mir. Ist das? Gut. Wir haben noch 3 Minuten. 3 wesentliche Fragen warten auf eine Antwort. Oder 3 wesentliche Antworten. Fragen auf die Frage. Ja, warten auf die Frage. Ja. Schuldiger haben wir gefunden. Auch was passiert heute. Nichts mehr. Es klingelt auch schon, ne? Abendmesse. Ist das jetzt eine Messe oder was? 6 Uhr, dann halt die Klappe. Die Wahllokale schließen. Seehofer. Amigos freuen sich. Na gut. Ja, nichts mehr? Da was? Noch als letztes? Nee. Ja, noch was? Ich würde eine Frage an 2014. Sie haben geschrieben und haben Sie keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit, was machen Sie? Wenn ich keine Zeit habe, kann man nichts machen. Das ist das Problem. Keine Zeit, keine Jobs. Ja, was mache ich denn dann? Werde ich euch vermissen? Ja! Ja! Ja. Ja. Jede Nacht in den Schlaf weinen? Ja! Wenn ihr es zugibt, nein! Wird mein Herz bluten? Ja. Ja. Besonders das, was ich nicht habe. Ja, genau. Nein, ich sabbere vor mich hin. Wie immer. Sabberjahr. Oder ich höre Frank Zappa. Das ist furchtbar. Ich höre jetzt wieder, was ich in den 70ern gehört habe. Ich kann es nicht mehr hören. Ist nicht mehr so lustig. The Little Australian Queen und I'm in you, I'm out you. Das ist nicht mehr lustig. Aber wo sabberst du jetzt ein Jahr? Nicht bei dir. Das ist von mir auch nicht ausgegangen. Denn was? Dass sie bei Isaac, gekommen ist. Doch, das wissen Nein, wir. Nein, wo du sabberst. Isaac sabbert bei dir. Das wissen wir. Aber wo ich sabbere, das werden wir jetzt noch nicht rausfinden, weil das weiß ich immer noch nicht. In Indien? Nee. In Mallorca? Nee. In Australien? Brüssel? Ja, ich bin einer, der zum Mars geschossen wird. Ja, wahrscheinlich in der Rückenklinik. Wisst ihr, solche Freunde. In ein Jahr sollte es wieder hinauf. Hat einer einen Revolver dabei? Klinik, Reha und dann erholen. Ich glaube, das ist eine Flasche, die könnte man benutzen. Okay, bis gleich. Oder nicht? Also wer noch nicht total. Mach's gut.